ist das ein Elend. Zu mir kam heute mein Bruder, der ist aus von zu Haus. Jeden Tag spielen ihm die Alten was vor, dabei ist es längst aus. Nur vor ihm und den Leuten tun sie wie immer, doch nachts, dann schreien sie sich an. Wenn er sie fragt, werden sie zornig, das geht ihnen gar nichts an. Und gemein, wie sie lügen. Und gemein, oh, ist das gemein. Und gemein, wie die betrügen. Was soll man da tun? Die Schule läuft so schon wochenlang. Vater geht, Mutter sitzt in Tränen, doch alles geht seinen Weg.